nicht zu zanken, ihr weichet doch einander nicht. Nach meinen wenigen Gedanken, so wähle sich ein jedes einen Mann, der zwischen euch das Urteil spricht. Lasst sehen, wer fällt euch an. Der Tmolus soll mein Richter sein. Midas sei auf meiner Seite. So tretet her,